Medizinvorstellung von Paul Louis Weyler. Im Jahr 1922 übernahm Paul Louis Weyler im Alter von 29 Jahren die Leitung des Unternehmens. Sein Vater, Industrieller und Bankier bei Gnome et Rhône, hatte zu Beginn des Jahrhunderts die Brüder Wright nach Frankreich geholt, um ihre Beherrschung des Flugzeugfliegens zu demonstrieren. Paul Louis Weyler, damals noch ein Jugendlicher, absolvierte seine Ausbildung in ihrem Umfeld. Er war ein leidenschaftlicher Luftfahrtenthusiast. Als Pilot und Navigator, Flieger aus des Ersten Weltkriegs, war er der Initiator des Luftbilddienstes innerhalb der neu gegründeten Luftwaffe. Zwischen den beiden Weltkriegen machte er Gnome et Rhône zum weltweit führenden Hersteller von Flugzeugmotoren.